kids really know the word. Auch ihre Kinder kennen das. They don't have any resources. Die haben keine Ressourcen. Outside of the Bible. Außerhalb der Bibel. And they know the Bible. Und die kennen die so Bibel. It's a great privilege to be able to minister to them. Und es ist so ein großes Vorrecht, dass ich ihnen dienen kann. I did a 4-day seminar. Ich habe ein viertägiges Seminar gemacht. I only had to speak in the evening, which was great. Und ich musste nur am Abend sprechen, and then go around war. And minister to people. Und dann habe ich mich um Leute gekümmert. And I spoke about the new wine. Und ich habe über diesen neuen Wein gesprochen. In a new wineskin. Der in die neuen Weinschläuche hineingefüllt wird. The most important commandment for us. Und dass das größte Gebot für uns ist. Not the greatest is to love the Lord your God. Das größte ist natürlich den Herrn deinen Gott zu lieben. But the most important to be filled with the Holy Spirit. Aber das Wichtigste ist mit dem Heiligen Geist gefüllt and they zu said sein. That it hit the bullet, it hit the bullseye. Und sie haben gesagt, ich habe es genau so in den, I was very auf den happy Punkt that gebracht. God really blessed it. Gott hat es wirklich gesegnet. This morning we're going to have Izzy and Rob and Mary share. Heute sind Izzy, Rob und Mary hier und werden etwas mitteilen. And then I'm going to speak from the Word. Dann werde ich aus dem Wort etwas bringen. But just before Izzy comes up, I want to just share a little video that I made. Bevor die Izzy raufkommt, will ich euch ein Video zeigen, das ich gemacht habe. It's 10 minutes long. Es dauert 10 Minuten lang. And it will give you a summation, a partial summation of the trip. Und es wird euch es wird diesen ganzen Trip zusammenfassen. Ja, teilweise. Teilweise. Okay. Guten Morgen. Good morning. Es ist schön, wieder da zu sein. It's really nice to be back. Ihr habt in dem Video den Pastor Samson gesehen. You saw Pastor Samson in the video. Ich möchte nur kurz erzählen, wie es ihm jetzt geht. I just want to let you know how it's going with him now. Er wird in seiner Stadt verfolgt. He is being persecuted in his village. Weil er sich nicht den Ältesten dort fügen möchte und den Dingen, die sie dort machen. Because he doesn't want to bow down to the witch doctor there and the elders. Und keiner darf mit ihm reden oder mit ihm Geschäfte machen. Er darf dort nichts einkaufen. Nobody in the town is allowed to talk to him or to buy or sell from him. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn man einfach ein Außenseiter ist. And you can imagine what kind of feeling that is to be shut out from the community. Aber er ist so treu und er vertraut auf Gott. But he is so faithful and he is just trusting the Lord. Dass er bleibt dort im Glauben. And he's going to stay there in faith. Und unser Team ist dorthin gefahren mit Dennis. And our team went there with Dennis. Und wir hatten ein Meeting mit den Ältesten von dem Dorf. And we had a meeting with the elders of the village. Und es gibt noch keine richtige Lösung. And there is no solution yet. Aber es gibt schon einen Termin für ein zweites Gespräch. But there is a date for another talk with them. Und ich möchte euch bitten, dass wir wirklich alle für ihn beten. And I want to ask us to continue praying for him. Dass er sein großes Werk, was er für unseren Herrn tut, weitermachen kann. So that he can continue with the great work that he is doing there. Und Psalm 75, 11. And in Psalm 75, 11. Here's in English. Gott aber spricht. God says, ich will die Macht der Gottlosen zerstören. I will break the strength of the wicked. Die Kraft der Gottesfürchtigen aber will ich stärken. But I will increase the power of the godly. Und das ist genau das, was Gott im Moment in Liberia tut. And that's exactly what God is doing right now in Liberia. Und ihr habt auch gesehen, wir sind nach Guinea gegangen. And you saw we went to Guinea. Und es war einfach cool, die gute Nachricht noch ein Stück weiterzubringen. And it was really amazing to bring the good news into another country. Ich hab vorher, bevor ich weggeflogen bin, hatte ich einen Plan, was ich dort machen werde. And before I left, I had a plan what I wanted to do there. Aber das ist überhaupt nicht so gekommen. But those plans never panned out. Ja, Gott hat einen ganz anderen Plan für uns alle. God had a totally different plan for us all. Und diese Reise war vorwiegend dazu da, dass wir einfach Beziehungen knüpfen und stärken. And this trip was basically to strengthen relationships that we have there. Und Bei dem Meeting, wo wir waren für Pastor Samson. And at the meeting where all of us were on behalf of Pastor Samson. Da haben die Dorfältesten zu uns gesagt. The village elders said to us. Es ist uns wichtiger, dass ihr wieder hier seid, ein zweites Mal oder drittes Mal. It is really important for us that you come again a second time or a third time. Das bedeutet ihnen viel mehr als sonst irgendetwas. And that means much more to them than anything else. Weil sie so sehen, dass sie uns wichtig sind. Because they see that they are important to us. Und dass wir sie lieben mit Gottes Liebe. And that we love them with God's love. Ja, und Gottes Wege sind unergründlich für uns. And God's ways are past finding out. Und ja, wir müssen uns einfach nur ihm zur Verfügung stellen. And we only have to be available to him. Yeah. Okay. I'll just add that 5 families had their farms taken away from them. Ich möchte noch hinzufügen, dass von 5 Familien, denen ist die Farm weggenommen worden. Yeah, these farms were in the family for generations. Und die haben sie schon seit Generationen besessen. The next thing was that our timing was so incredible. Und das nächste war, dass die Zeitpunkte waren so unglaublich. Because they made the pronouncement, the devil man came out on Sunday. Denn dieser Teufelmann, it's a man who is dressed like a devil, and then the secret society comes out sometime during the day for 2 hours. Und diese Geheimgesellschaft, die dahinter steckt, kommt heraus manchmal am Tag für 2 Stunden. If anyone is found outside of their house, they are killed. Und jeder, der außerhalb seines Hauses vorgefunden wird, wird getötet. And they pronounce judgment on the church. Und sie haben gesagt, dass sie die Gemeinde verfolgen und but richten werden. But they were blown away that 3 days later, 12 Christians came marching in. Aber sie haben es nicht gepackt, dass 10 Tage später 12 Christen dort hineingegangen sind. 3 Tage später. And it was just God's timing. So Dennis is going to be there when Festus goes next genau in 2 weeks. Zeitpunkt. Festus will go back up and speak again with the elders. Festus wird noch einmal zurückkehren und mit den Ältesten sprechen. And what they said is that also, they said, we know that Samson just, all he does is good. We know that. Und sie haben gesagt, wir wissen, dass alles, was dieser Samson macht, ist gut. We know that. Das wissen wir. But we just have a problem with him. Aber wir haben ein Problem and mit ihm. With it's basically with the message they're threatened. Und das ist die Botschaft, die er bringt, die ist bedrohlich. So let's have Rob come up right now. Jetzt kommt Rob herauf. Good morning. Guten Morgen. You know, it's so easy to be energized when you go to Africa. Es ist so einfach, energiegeladen zu sein, wenn man nach Afrika geht. It's right in front of your eyes. Es liegt vor deinen Augen. It's like if you don't go to the Lord in the morning. Und wenn du nicht zum Herrn gehst in der Früh. You're in trouble because you need him daily, you know. Dann hast du wirklich Schwierigkeiten, denn du brauchst ihn jeden Moment. Our contacts there, they're frontline soldiers. Unsere Kontakte dort, das sind Soldaten an der Frontlinie. And it's easy here in Vienna to get familiar. Und es ist leicht, sich in Wien einfach damit daran zu gewöhnen. Because you don't have devil men jumping out of the bush casting spells on you. Denn hier kommen keine, springen keine Satanisten aus dem Busch, but this is the front line. Aber das ist die vorderste Linie. We forget it. We get so familiar. Und wir gewöhnen uns so dran, das zu vergessen. But the devil has this country asleep. Aber der Teufel hat dieses Land hier zum Schlafen gebracht. And you know, the devil's working on us here. Und er wirkt in uns, an uns. He's been working on us this whole year. Das ganze Jahr hat an uns gearbeitet. I mean, at my work, my boss told me I cannot go to Liberia. In meiner Arbeit hat mein Chef gesagt, ich kann nicht nach Liberien gehen. I said, Pastor Rob, I can't go. Gesagt, Pastor Rob, ich kann nicht fahren. Then I asked him again during a team meeting. Dann habe ich ihn nochmal gefragt bei einem Meeting. He said, nope. Sagt nein. My team said, let him go, it's important. Die Teams haben gesagt, lass ihn gehen, es ist wichtig. The last second I got a ticket. In der letzten Sekunde habe ich noch ein Ticket bekommen. Then my dog got very sick before we left. Und dann ist unser Hund sehr krank geworden, bevor wir she had a brain tumor. Sie hatte einen Gehirntumor. And we said, Izzy and I, if she's alive, we will stay here and spend time und with wir her. Wir haben gedacht, wenn sie noch lebt, dann werden wir einfach hier bleiben. And if she's dead, we'll go. Aber wenn sie stirbt, werden wir gehen. But she got too sick, too quick. Und sie wurde dann so schnell krank. And we had to put her to sleep. Und wir mussten sie einschläfern. But God did that, you know, he opened the door and we left. Aber Gott hat diese Tür geöffnet und wir konnten gehen. And this was my first indication that God is steering this. Und das ist schon mein erstes Zeichen, dass Gott dahinter steht. And that the devil is trying to stop us. Und dass der Teufel versucht, uns zu stoppen. And what does that mean? God is steering us. Was heißt das, dass Gott uns aufrührt, lenkt? Pastor Rob gave a great analogy in Liberia. Pastor Rob hat etwas Großartiges. That God is steering. Dass Gott lenkt. Dennis is sitting in the driver's seat. Dennis sitzt im Sitz vom Auto. You know, he's the Liberian. We don't go in there as the white man and say, "Ah, we know how to do it best." Er ist derjenige, der in Liberien ist, und wir sind nicht die, die sagen, wir wissen schon, wie es geht. God is using us to support them. Sondern Gott verwendet uns, um sie dort zu unterstützen. So Dennis is our main contact. He's sitting in the driver's seat, but his hands are not on the wheel. Er ist unser Hauptkontakt, also er sitzt da im Auto, aber seine Hände sind nicht auf dem Lenkrad. Pastor Rob is sitting in the passenger seat. Pastor Rob sitzt im Nebensitz. Speaking into the ear of Dennis. Und er spricht Dennis in die, ins Ohr. Teaching and training and supporting. Und er lehrt ihn und er stützt ihn und er trainiert ihn. We are all sitting in the back. Wir sitzen alle hinten. And we're praying and we're supporting and we're giving and we're. Und wir beten und wir unterstützen und wir geben. Sending materials and we're doing everything we can. Wir tun alles, was wir können. And I like that analogy because in Africa you spend a lot of time in the car. Und ich mag das, weil in Afrika verbringt man wirklich viel Zeit im Auto. I mean 2-3 hours a day at least. 2-3 Stunden mindestens am Tag. So what is God steering us to? Also wo möchte Gott uns hinlenken? This is also something Pastor Rob said, but it's so good. Das ist auch etwas, was Pastor Rob gesagt hat, aber es ist so gut. It's our eternal inheritance. Es ist unser ewiges Erbe. Do you believe that this morning? Glaubt ihr das heute Morgen? Do you believe that what God has led us to, what He's steering us to, is part of our internal inheritance? Glaubt ihr, dass das, was Gott wozu uns jetzt hinbringen möchte, dass es schon Teil ist unseres himmlischen Erbes? This is forever. Das ist für immer. This is changing lives. Das verändert Leben. This is our purpose as a church. Das ist unser Zweck als Gemeinde. And we want to be a purpose-driven church, don't we? Und wir wollen eine Gemeinde sein, die wirklich zweckgetrieben ist. I just believe with my whole heart that God is behind us. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass Gott hinter uns steht. And I just believe with my whole heart that the devil is trying to stop us. Und ich glaube mit ganzem Herzen, dass der Teufel versucht uns zu stoppen. The first time we went, this is now our fourth CIG trip. Das ist jetzt das vierte Mal, dass wir dort waren, wie wir das erste Mal gingen. The first time we went, Pastor Rob was so sick, I thought he would never come back again. War Pastor Rob so krank, dass ich gedacht habe, er wird nicht mehr zurückkommen. He later told me he had to force himself to go back. Und er hat nachher gesagt, er hat sich wirklich zwingen müssen zurückzugehen. Because of the experience was so bad. Weil diese Erfahrung war so schrecklich. And I think the devil was trying to take out our leader on the first trip. Und ich habe gedacht, der Feind wollte einfach unseren Leiter schon bei der ersten Reise wegnehmen. And Christ was saying, go, go, go. Aber Christus hat gesagt, geh. 2010 wasn't an easy year for us as CIG. 2010 war kein einfaches Jahr für uns als Gemeinde. I believe that we are under the devil's attack. He's trying to stop us. And I believe that our mission in Liberia is his motivation. Und ich glaube, dass wir auch da attackiert wurden, mit dem Ziel gestoppt zu werden und dass die Motivation, die dahinter war, auch dieses Liberien zu stoppen. I believe he wants to destroy us from reaching our purpose in Vienna and here and in Liberia. Ich glaube, dass er wirklich verhindern will, dass wir unseren Zweck erfüllen in Wien und in Liberien. Personally, the devil worked on me this trip. Und ganz persönlich hat der Teufel auch an mir gewirkt in diesem Trip. You know, many of you might remember Yama. Viele können sich vielleicht an Yama erinnern. She was this girl on the first trip I fell in love with. Das war dieses kleine Mädchen, in die ich mich bei der ersten Reise verliebt hatte. On the first trip her parents asked me to adopt her. Und die Eltern hatten mich bei der ersten Reise gebeten, sie zu adoptieren. Obviously I couldn't do that. It's even illegal to adopt children. Ich konnte es nicht tun, weil das dort illegal ist, Kinder zu adoptieren. The second trip I went back to see her and she was dead. Bei der zweiten Reise bin ich zurückgekommen, um sie zu sehen und sie war tot. And this is my third trip, I found out why. Und das ist meine dritte Reise und ich habe herausgefunden, warum. They said that if I had never come, she would not be dead. Sie haben gesagt, wenn ich nicht gekommen wäre, dann wäre sie nie gestorben. And they said that the reason is because she was my favorite. Und sie sagen, der Grund ist, weil sie mein Liebling war. And because I loved her so much. Und weil ich sie so sehr geliebt habe. That I made the other people in the town jealous of her. Habe ich andere Leute im Dorf eifersüchtig gemacht. And so when they heard we were coming back the second time. Und wie sie gehört haben, dass wir ein zweites Mal zurückkommen werden. Somebody poisoned her. Hat sie jemand vergiftet. So there would be a place for their kid, for their child. Damit ein Platz frei wird sozusagen für ihr Kind. And the devil uses this to me to say, hey, you did this, you are guilty. Und der Teufel hat wirklich zu mir gesprochen und wollte mir sagen, du bist eigentlich schuld daran. You don't know anything about Liberia. You stay out of that country. Du weißt nichts von Liberien, am besten bleibst du zu Hause. And that's how I felt when I first heard it. Und so habe ich mich gefühlt, wie ich das gehört habe. And I felt guilty. Ich habe mich schuldig gefühlt. And I had nightmares. Und ich hatte Albträume. But Christ is saying, no, you did nothing wrong. Aber Christus sagt, nein, du hast nichts falsch gemacht. You poured my love out to a child. Du hast meine Liebe zu einem Kind ausgegossen. You did nothing wrong. Du hast nichts falsch And gemacht. You continue to show that love. Und du wirst fortfahren, diese Liebe zu zeigen. Where are we headed? Was ist unser Ziel? Where is God steering us now? Wo will Gott uns hinlenken? To Guinea. Nach Guinea. It was such a blessing. Das ist so ein Segen. I mean, God's going before us every step of the way. Gott geht vor uns jeden Schritt des Weges. God arranged a Christian organization to take us into the jungle with a helicopter. Gott hat eine christliche Organisation verwendet, die uns mit dem Helikopter vom Dschungel abgeholt hat. We did not pay for that. Wir haben das nicht bezahlen müssen. We estimated about 1500 euros that would cost. Wir haben gehört, das würde 1500 Euro kosten. God went before us. Aber Gott ging vor uns her. You know, in Liberia they say Galakakese. In Liberien sagen sie Galakakese. And that means God is doing it. Das heißt, Gott macht es. God is steering it. Gott macht es. Amen. Galawanigafe. God loves you. Gott liebt euch. Took me 10 days to learn that word. 10 Tage gebraucht, um dieses Wort zu lernen. Galawanigafe. Gott liebt euch. And I just kept thinking of Winnie the Pooh is drinking coffee. Winnie Cafe. Never mind. Anyway, Galawanigafe. Gott liebt dich. And let's have Mary come up. You want? Yeah, come on. Can the people from Africa stand? Können die Leute aufstehen, die von Afrika sind? Thank you. Danke. You can sit now. I just think that ich denke, that God has opened this window of opportunity. Dass Gott dieses Fenster der Gelegenheit geöffnet hat. And we don't know how long it's going to be open. Wir wissen nicht, wie lange es offen sein wird. As you know, Liberia is one of the poorest countries in the world. Wie ihr wisst, ist Liberien eines der ärmsten Länder in der Welt. And because of the war, they are rebuilding. Und wegen dem Krieg sind sie im Aufbau. So people from America and from Europe are going there to help rebuild the country and to help train their people so they can rebuild their country. Also es kommen Leute hin von Amerika und von Europa und helfen ihnen das aufzubauen und dass auch die eigenen Leute dort trainiert werden, damit sie selber das machen können. Yes, and like Rob said, we are not going there white people with the answer. We are helping to train their people to rebuild their country. So wie Pastor Rob auch gesagt hat, wir gehen nicht dorthin, weil wir die Antwort ihnen geben, sondern wir wollen Leute ausbilden, die dann ihre eigenen Leute lehren können. And you can't imagine how poor they are. Und man kann sich nicht vorstellen, wie arm die dort sind. There's just garbage everywhere. Dort ist überall Müll. Because there's no education. Es gibt keine Erziehung. Nobody tells them you don't take your garbage and just throw it on the ground. Niemand sagt ihnen, schmeißt den Müll nicht einfach irgendwo hin. There's no hygiene. Es gibt auch keine Hygiene. Yeah, nobody tells them that. Niemand sagt ihnen, that these germs will make you sick. Dass dich das und das krank machen kann. And I just really believe that just like when the Iron Curtain fell. Und ich glaube, genau so wie es war, wie der eiserne Vorhang fiel. And Russia was so open for the gospel. Und Russland war so offen für das Evangelium. And missionaries went there and built churches. Und es kamen Missionare hin und haben dort Gemeinden gegründet. But as soon as Russia got built up and they could have material things from the West, the door closed. Aber sobald sie aufgebaut waren und materialistische Dinge bekommen konnten, hat sich die Tür wieder geschlossen. And the same in Romania and Poland and all the eastern. Gleiche passiert in Rumänien und in ganz Osteuropa. And so Liberia is waiting. They're waiting for anybody. If you're a Muslim and you go there and help them, they will be open. Die Leute in Liberien, die warten auf jeden und sie sind für jeden offen, der ihnen etwas bringt. Auch wenn ein Muslim kommen würde und ihnen helfen, wären sie offen dafür. So God really spoke to me that this is our time to help them. Gott hat wirklich zu mir gesprochen, dass das unsere Zeit ist, um ihnen zu helfen. We have the people. Wir haben die Leute. We have the people who are educated here. Wir haben die Leute, die ausgebildet sind. We have the resources. Wir haben die Ressourcen. Yeah, our money goes so far there. Unser Geld kommt so schnell dort an. And so keep this in your prayers. Behaltet das in euren Gebeten. What our next trip, what the purpose can be for our next trip. Was der Zweck sein könnte für unseren nächsten Trip. Pastors need training. Die Pastoren brauchen Ausbildung. And that's what Rob did during the conference. Und das ist das, was Pastor Robitz gemacht hat während der Konferenz. 600 people at this conference. 600 Leute waren dort. And he taught them about grace. Und er hat sie die Gnade gelehrt. And they said, you know what, we don't hear this message. Und sie haben gesagt, weißt du was, das hören wir nie. And so I'm just very, very thankful for all of you who supported and who gave sacrificially. Und darum bin ich wirklich dankbar für alle von euch, die es wirklich unterstützen und die wirklich aufopfernd geben. And who prayed for us. Die beten für uns. Nobody got sick. Niemand ist krank geworden. The weather was perfect, not too hot das like Wetter we feared. War perfekt, nicht so heiß, wie wir befürchtet hatten. No accidents. Keine Unfälle. And God just opened door after door after door. Und Gott hat eine Tür nach der anderen geöffnet. So while it's ripe, while the harvest is ripe, let's go for it. Also während die Ernte reif ist, lass uns gehen. Because we don't know how long we have. Denn wir wissen nicht, wie lange es geht. Thanks. Danke. Okay, if you have your Bibles, let's turn to John chapter 4. Wenn ihr eure Bibel mit habt, blättert bitte zu Johannes Kapitel 4. During the war, some of the Liberians found refuge in Guinea. Während des Krieges haben viele Menschen von Liberien Zuflucht gefunden in Guinea. And there was a refugee camp in that town called Fasankoni. Und in dieser Stadt Fasankoni gab es ein Flüchtlingslager. And many people went there. Und dort gingen viele hin. And a group of them became Christians there. Und eine Gruppe von ihnen wurden Christen dort. And they returned to Pasigisia. Und sie kamen zurück nach Pasigisia. And they started meeting at home. Und haben begonnen, sich zu Hause zu treffen. And they became a group of 25. Und sie waren eine Gruppe von 25. And then they built themselves a little hut where they could meet. Und dann haben sie sich eine kleine Hütte gebaut, wo sie sich treffen konnten. And then they were warned by the elders. Und dann sind sie gewarnt worden von den Ältesten, to stop. Damit aufzuhören. And they said to the elders, we have a right to worship Jesus. Und sie haben zu den Ältesten gesagt, wir haben ein Recht, Jesus anzubeten. So this last May, also im letzten Mai, 6 months ago, vor 6 Monaten, they sent 20 men to each one's house. Haben sie 20 Männer geschickt in jedes Haus, to arrest them. Um sie zu verhaften. And I'll show you the pictures next week, but they tied them up. Und ich zeige euch die Bilder nächste Woche, aber sie haben sie gebunden. So tight. So eng. That they almost lost the use of their hands. Dass sie fast ihre Hände verloren haben. It took each one of them 3 to 5 months to rehabilitate the use of their hands. Sie brauchten 3 bis 5 Monate, dass sie ihre Hände überhaupt wieder and verwenden konnten. They were going to publicly execute them. They were going to publicly execute them. Und sie hätten vor der Öffentlichkeit exekutiert werden sollen. For believing in Christ. Nur dafür, dass sie an Jesus glauben. Right in the same village where we have our church. Genau in der Stadt, wo wir unsere Gemeinde haben. Because they did not ask permission. Denn sie haben nicht um Erlaubnis gebeten. They just did it. Sie haben sich einfach getroffen. And one of the kids in our school in Konya was there. Und eines der Kinder in der Schule in Konya war dort. And he saw the kid tied up. Und der hat gesehen, wie sie so gebunden wurden. And the young man asked him, "Can you cut me free?" Und der junge Mann hat gefragt, kannst du mich losschneiden? They're going to kill us. Sie werden uns töten. So this 18-year-old kid, he cut him free. Also hat dieser Junge sie also das Seil abgeschnitten. And this naked prisoner ran into the jungle. Und dieser nackte Gefangene ist einfach in den Dschungel hineingelaufen. The 20 men came back. 20 Männer kamen zurück. And they took the 18-year-old and they put him in his place. Und sie haben den 18-jährigen dann diesen Burschen genommen, der ihn befreit hat und haben ihn an seine Stelle genommen. That he would now be executed. Damit er exekutiert werden soll. And they sent a hunting party to find this boy. Und sie haben auch Jäger geschickt, um den anderen zu finden. And they went after him with machetes. Und mit Macheten sind sie ihm nachgelaufen. And he ran and ran and by the grace of God there was no one along this path for an entire hour. Und er ist gelaufen und gelaufen und durch die Gnade Gottes war für eine Stunde lang niemand in seinem Weg. He came, finally there was an old lady. Dann war eine alte Frau dort. By a miracle. Durch ein Wunder. And he said to the old lady, look, they want to kill me, please. Und er sagt zu der alten Frau, if they're coming this way, tell them you didn't see me. Die wollen mich töten. Wenn du sie siehst, dann sag ihnen bitte, dass du mich nicht gesehen and hast. Just at that moment, he heard them coming. Und genau in diesem Moment hat er gehört, wie sie kommen. He jumped into the bushes. Er ist in den Busch hineingesprungen. They came to the lady. Sie kamen zu der Frau. And she said, I haven't seen him. Maybe he went around me. You should go further and look for him. Und sie hat gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht ist er dort hinten irgendwo rumgegangen. Er sollte dort suchen. They ran by. Sie sind vorbeigelaufen. All with machetes. Alle mit ihren Macheten. They ran back. Sind sie zurückgelaufen. And then he ran to Konya. Und er hat nach Konya flüchten können. And from there they called the Pakistani soldiers. Und dort haben sie die pakistanischen Soldaten gerufen. Who went to Pasigisia. Die nach Pasigisia gingen. And were so shocked at the riot that was there to murder these kids. Und sie waren so geschockt über das, was geschehen sollte. That they had to call for reinforcements. Dass sie Verstärkung angefordert haben. And they had to wait, and then they let the kids go. Und dann haben sie die Kinder gehen lassen. Reluctantly, but they were reluctantly. Yeah, they let the kids go reluctantly. Sie haben sie mit Widerwillen gehen lassen. And this is, I say that to say that it's such a miracle of God that we have these open doors. Und ich sage deshalb, damit wir verstehen, was für ein Wunder Gottes es ist, dass wir diese offenen Türen haben. When you look at the video, you think that they're just Christians inviting Christians. Wenn du das Video anschaust, denkst du dir, das sind alles Christen, die sich freuen, dass these are animists, die Christen kommen, aber es sind Animisten. Who sacrifice a human being at the drop of a hat. Die sogar schon Menschenopfer gebracht haben. These people could kill me with a plastic spoon. Diese Leute könnten mich mit einem Plastiklöffel töten. They're dangerous people. Das sind wirklich gefährliche Menschen. Human sacrifice. Menschenopfer. And God has opened these doors. Und Gott hat diese Tür geöffnet. And then these seven kids who started this church brought their 25 people to Dennis's church. Und diese sieben Jugendlichen, die Kirche gegründet haben, haben Leute gebracht zu der Gemeinde von Dennis. And then the elders said to Dennis, you are forbidden to receive them into your church. Und die Ältesten haben den Dennis gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie in die Gemeinde hineinzulassen. And Dennis boldly said, und Dennis hat gesagt, we receive everyone. Jeder kann zu uns kommen. Including a Zoe priest if he came. Sogar einen Zoe Priester. We will turn away no one. Wir werden niemanden wegschicken. And they said then, we will force your church to leave. Und wir werden, dann haben sie gesagt, dann werden wir deine Gemeinde zwingen. He says, if our church leaves, your medical clinic leaves too. Und er hat gesagt, wenn unsere Gemeinde geht, dann geht auch die medizinische Klinik. And then they were silenced. Und dann waren sie still. And the situation was over. Und die Situation war vorbei. But it's incredible what God is doing. Aber es ist unglaublich, was Gott tut. When we flew into the jungle, those are animists also. Wie wir in den Dschungel geflogen sind, dort sind auch die Leute Animisten. This was an area that Liberians would never themselves go into. Das war ein Gebiet, in dem sich selbst Leute aus Liberia nicht hineintrauen würden. And you see, these doors are opening wide. Du siehst, wie sich diese Türen weit öffnen. One night, I got up early in the morning at 4 o'clock. Einmal bin ich um 4 in der Früh aufgewacht. Just woke up and I thought, four? Ich habe gedacht, 4. And the Lord said to me, I want to spend time with you. Und der Herr hat gesagt, ich möchte Zeit mit dir verbringen. So I got my journal out, I put my little light on my head. Also habe ich mein Tagebuch rausgeholt und meine kleine Taschenlampe. And I sat in a chair. Habe mich hingesetzt. And I wrote, dear Father. Habe geschrieben, lieber Vater. Speak to me. Sprich zu mir. And I opened the Bible. Ich habe die Bibel geöffnet. And it fell to this passage. Und bin genau auf diese Stelle hier gekommen. John chapter 4. Johannes Kapitel 4. Verse 34. Vers 34. My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me. Meine Speise, sagt Jesus, ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. And to finish his work. Und sein Werk zu vollenden. Do not say 4 months more and then the harvest. Sagt nicht 4 Monate noch und dann kommt die Ernte. I tell you, open your eyes and look at the fields. Ich sage euch, öffnet die Augen und schaut auf die Felder. They are ripe for harvest. Sie sind bereit zur Ernte. Even now, the reaper draws his wages. Sogar jetzt. Axel, please help her. Axel. Even now, the reaper draws his wages. Do you have a German Bible? Yeah. Can she read your Bible? Verse 36. Even now the reaper draws his wages. Vers 36. Der da erntet, empfängt Lohn. Even now the harvest, he harvests the crop for eternal life. Und sammelt Frucht zum ewigen Leben. And right there, he harvests fruit for eternal life. Genau da, er erntet Frucht für das ewige Leben. In the New Living Translation it says this. Und in der neuen Lebensübersetzung steht: The fruit they harvest is people for eternal life. Die Frucht, die sie ernten, sind Menschen für das ewige Leben. The fruit that we harvest are people for eternal life. Die Früchte, die wir ernten, sind Menschen für das ewige Leben. So that the sower and the reaper may be glad together. Damit beide, der das sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Thus the saying, one sows and one reaps, is true. Denn hierin ist der Spruch wahr. Ein anderer ist es, der sät, und ein anderer, der da erntet. I sent you to reap what you have not worked for. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Others have done the work and you have reaped the benefit of their labor. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. How many women and how many fathers have wept and wept and wept because their children were sacrificed in these areas? Wie viele Frauen und wie viele Väter haben geweint und geweint, weil ihre Kinder geopfert wurden in diesen Gebieten? Yama was offered. Yama wurde geopfert. Poisoned by a neighbor. Durch einen Nachbarn vergiftet. Hoping that Rob would take their child instead of Yama. Hoffend, dass Rob ihr Kind mitnehmen würde statt Yama. Tears have been shed. Tränen wurden vergossen. The prayer of the heart has ascended to God. Die Gebete des Herzens stiegen zu Gott auf. God, the Lord said to Paul in Acts chapter 18. Der Herr sagt zu Paulus in Apostelgeschichte 18. He appeared to Paul and said, Paul, don't be afraid. Er erscheint dem Paulus und sagt, Paulus, hab keine Angst. I have many people in this city. Denn ich habe viele Menschen in dieser Stadt. God has many people. Gott hat viele Menschen. That he wants us to reach. Von denen er möchte, dass wir sie erreichen. We have entered into someone else's work. Wir sind in das Werk jemand anderes eingetreten. The work of a mom, the work of a dad. Das Werk einer Mutter oder eines Vaters. Cry and cry and cry. Die weinen und weinen. We spoke with some of the people in the village of Malawu. Wir haben mit Menschen gesprochen im Dorf Malawu. They tried to encourage Yama's father to stop crying. Sie wollten den Vater von Yam ermutigen, dass er doch aufhören But sollte zu weinen. Cries every single day. Aber er konnte nicht, er weinte jeden every Tag. Single day. Jeden Tag. He just can't stop. Er kann einfach nicht aufhören. Because his daughter was murdered. Weil seine Tochter ermordet wurde. And we can bring light here. Und wir können hier Licht hereinbringen. We can enter into the tears of someone else. Wir können eintreten in die Tränen von jemand Psalm anderem. Psalm 126. Psalm 1, Vers 26. Those that sow in tears will reap in joy. Die, die in Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Father, I pray right now. Vater, ich bete jetzt. You would just speak deeply to our hearts. Dass du einfach in unser Herz sprichst. That you would fill us with the Holy Spirit if we're not filled. Dass du uns füllst mit dem Heiligen Geist, wenn wir es nicht sind. That you would give us ears to hear what your Spirit wants to say to each one of us. Dass du uns Ohren gibst zu hören, was der Geist jedem Einzelnen von uns sagen möchte. I ask this. Das bitte ich dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. There's a sower and a reaper. Es gibt einen, der sät und einen, der erntet. And when the harvest comes in. Und wenn die Ernte beginnt. Can you speak a little bit louder? Lauter. Okay. Und wenn die Ernte beginnt. Yeah. When the harvest is in. Wenn die Ernte eingefahren ist, they're both looking at it and rejoicing the same. Dann schauen beide drauf und haben die gleiche Freude. One was sowing seeds. Der eine hat gesät, die Samen. One was cutting it. Der andere hat es abgeschnitten. They look at it and they both rejoice together. Und sie schauen beide drauf und können sich zusammen freuen. It's the same with us. Das Gleiche ist mit uns. We are in partnership with CRCA. Wir sind in dieser Partnerschaft mit CICA. CRCA. And Dennis told me at the airport. Und Dennis hat mir am Flughafen gesagt. We just had a moment together, and he just got broken. Wir haben einen Moment gemeinsam gehabt und er ist wirklich innerlich at the very gebrochen. End. Ganz am Ende. And he's this real strong guy. Und er ist wirklich so ein starker Mann. He could be like a military corporal or a lieutenant or something. Ein militärischer Lieutenant. He's physically fit and he's just with power. Körperlich stark und mit Kraft. And he said to me at the end. Und er hat zum Schluss zu mir gesagt. The last thing. Das Letzte. He said, "We were getting tired." Wir werden müde. And I've had thoughts of quitting. Und ich habe schon die Gedanken aufzugeben. He said, "But when you guys came." Aber wenn ihr, als ihr gekommen seid, it brought in such a fresh life behind us. Dann hat das so eine Frische in unser Leben gebracht. And he just said, thank you. Danke, hat er gesagt. And that's our part. Und das ist unser Teil. To support. Zu unterstützen. Just to support. Einfach zu unterstützen. To be behind them. Hinter ihnen zu stehen. To give them resources. Ihnen Ressourcen zu geben. I spoke with the different pastors. Ich habe mit verschiedenen Pastoren gesprochen. They've never heard of any of the speakers that we've heard. Sie haben noch nie gehört von all diesen berühmten Sprechern, die wir kennen. No resources. Sie haben keine Ressourcen. No education on leadership. Sie haben keine Ausbildung in they Leiterschaft. Have their Bible. Sie haben ihre Bibel. And God gives them wisdom. Und Gott gibt ihnen Weisheit. But they have no support. Aber sie haben keine Unterstützung. I'm looking for someone to donate a used laptop. Ich schaue nach jemandem nach, der einen Laptop spenden with a good könnte. Battery. Mit einer guten Batterie. For the principal in Konya. Für die Hauptstadt in Konya. And throw in an extra external hard drive. Und den Schulleiter. Yeah. If anybody has one. Wenn jemand einen hat. To support these people. Um diese Leute zu unterstützen. Because eternity is coming. Denn die Ewigkeit kommt. Our joy. Unsere Freude. In eternity. In der Ewigkeit. Will be the Lord. Wird der Herr sein. And the people there. Und die Leute, die dort sind. And we will our greatest regret. Und das, was wir am meisten bereuen werden, will that we didn't have much impact. Wird sein, dass wir nicht genug Einfluss genommen haben. When we see the scars in the hand of Jesus. Wenn wir die Wundmale sehen in den Händen von in Jesus. In his hand and in his feet. Und in seinen Füßen. And in his side. Und auf seiner Seite. And we see the love he has for his people. Und wir sehen die Liebe, die er hat für Menschen. And we are standing in his glory. Und wir stehen in seiner Herrlichkeit. Seeing him face to face. Und wir sehen ihn von Angesicht zu Angesicht. 1 Corinthians 13. 1. Korinther 13. Now we see in part. Jetzt sehen wir nur teilweise. And then we will see him face to face. Aber dann werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Now we know in part. Jetzt kennen wir nur stückweise. But then we will know completely. Aber dann werden wir alles wissen. As we will be known. So wie auch wir gekannt and we sind. Will see him. Und wir werden ihn sehen. And we will have this one regret. Und wir werden das eine bereuen, that our life had little impact. Dass unser Leben nur wenig Einfluss gehabt hat. We will look at Jesus, who had eternal impact. Wir werden Jesus anschauen, der wirklich einen ewigen Einfluss who gave every single moment of his life for the cause. Der jeden einzelnen Moment seines Lebens hergegeben hat. He gave his own blood. Er hat sein eigenes Blut vergossen. He died on the cross. Er starb am Kreuz. He gave everything for that moment. Er hat alles gegeben für diesen Moment. And then we will be standing there. Und wir werden dort stehen. And our thoughts will run. Und unsere Gedanken werden laufen. And it says in 1 John chapter 2 verse 18. Und im 1. Johannes 2 Vers 18 steht. That some of us will be ashamed. Dass einige von uns sich schämen werden. At his coming. Wenn er kommt. When he comes and we see him. Wenn er kommt und wir sehen ihn. We as his children. Wir als seine Kinder. Will turn in shame. Werden uns in Schande von ihm abwenden. And we will be thinking, oh my goodness. Wir werden denken, oh je. It's real. Es ist wirklich He's wahr. There. Er ist da. Am I dreaming? Träum ich? No, this is real. Nein, das ist real. And we will turn in shame. Und wir werden uns in Schande abwenden. Because our life had no impact. Weil unser Leben keinen Einfluss gehabt hat. Our church is so important in Liberia, you cannot imagine. Unsere Gemeinde ist so wichtig dort in Liberia, könnte ich das nicht These vorstellen. People know that there are a group of people in Austria who love them. Diese Menschen dort wissen, dass es eine Gruppe von Menschen in Österreich gibt, die sie lieben. Who are behind them. Die hinter ihnen stehen. Dennis says to me, you don't have to pick up a hammer. Dennis hat gesagt, du musst nicht einmal einen Hammer in die Hand nehmen. You just come with me and you just affirm these people. Komm einfach und sei mit diesen Leuten. Just be with them. Just show them. Zeig ihnen. He said to me, can you please bring Mary the next time? Er hat gesagt, kannst du die Mary mitbringen? I said, isn't it better if we just take the money that for the flight and give it to the people? Ich habe gesagt, ist es nicht besser, wenn wir das Geld für einen Flug nehmen und einfach den Leuten bringen? No, no, they need to see your face. Sie müssen eure Gesichter sehen. And when we came back to Bocaza, und wie wir zurückkamen nach Bocaza, where this persecution was, wo diese Verfolgung stattfand, they remembered me. Haben sie sich an mich erinnert? And they saw we came back 1 year later. Und sie haben gesehen, wir kamen ein Jahr später zurück. And we marched right into the village. Und wir gingen genau in das Dorf hinein. And we asked the elders for a meeting. Und wir haben die Ältesten gebeten zu einem Meeting. And Dennis says, why are you persecuting him? Und Dennis hat gesagt, warum verfolgt ihr ihn? And they said, we know that he's done nothing wrong. Und sie sagten, wir wissen, dass er nichts falsch gemacht hat. We know that he all he does is good. Wir wissen, dass alles, was er gemacht hat, gut ist. His wife has a drugstore. Seine Frau hat ein Geschäft. A drugstore, Drogerei, Apotheke. Eine Apotheke. And if someone can't afford the medicine, she gives it away for free. Und wenn jemand sich die Medizin nicht leisten kann, dann schenkt sie es her. And the village knows this. Und das weiß das ganze Dorf. And Pastor Samson was blameless before them. Und Pastor Samson war wirklich unschuldig in ihren Augen. And Dennis said, when we go back. Und Dennis sagt, wenn wir zurückgehen. We will confront them. Dann werden wir sie konfrontieren. To remove the persecution. Dass diese Verfolgung aufhört. Because they were the ones who stopped the first meeting. Denn sie waren eigentlich die, die das erste Treffen verhindert haben. Because Dennis had them in the corner. Weil Dennis sie. Dennis. Er hat sie in die Ecke gedrängt. Yeah. And they had nothing to say. Und sie konnten einfach keine Argumente mehr vorbringen. We need to support them. Wir müssen sie unterstützen. But how? Aber wie? How do we do this? Wie machen wir Should das? We all go on the next trip? Sollen wir alle nach Afrika fahren? Das I had that Mal? Thought. I had that thought. Daran habe ich wirklich I had the gedacht. Thought we could charter a plane and we could just all go. Ich habe gedacht, wir könnten ein ganzes Flugzeug and nehmen and just close the church for 2 weeks and we just all go. Und wir schließen die Gemeinde zu für zwei Wochen und gehen 350 dorthin. People just all go. 350 Leute, die dorthin gehen. But here's how we do it. Aber hier ist, wie wir es machen können. We play our part here. Wir spielen unseren Teil hier. We need to be a powerhouse church. Wir müssen eine Gemeinde sein, die wirklich ein Machthaus ist. A powerhouse church with healing. Mit Heilung. And love. Mit Liebe. And edification. Mit Auferbauung. The seminar with Christa yesterday was awesome. Das Seminar mit Christa ist wirklich wow. Unglaublich. I just thought if we what we had in the room yesterday. Ich habe gedacht, das was wir gestern hier erlebt haben in diesem Raum. Characterized our whole church. Hat unsere ganze Gemeinde, wenn das die ganze Gemeinde charakterisieren we würde. We would not need anything else. Dann würden wir nichts mehr brauchen. I would really encourage you if you have time come to Christa's seminar. Ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn ihr Zeit habt, kommt zu dem Seminar. Next Friday or Saturday. Nächsten Freitag oder Samstag. Wow. Wow. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Being filled with the Holy Spirit. Gefüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wir hatten die Nummer 4. Die Mutter mit Nummer 4 wird gebeten. Danke. Okay. Anyway, if you have time. Wenn du Zeit hast. Come to the seminar. Komm bitte zum Seminar. Just to close. Im Abschluss. One sows and one reaps. Der eine sät und der andere erntet. They clearly knew their part. Sie kennen ihren Teil. The Holy Spirit wants to show each one of us our part. Der Heilige Geist will jeden einzelnen von uns seinen Teil zeigen. The devil wants to confuse the parts. Der Teufel will, dass die einfach vermischt werden. He wants people to compare themselves. Dass Leute beginnen sich zu vergleichen. And then to feel insecure. Dann fühlen sie sich unsicher. I could never be Dennis. Ich könnte nie Dennis sein. I watch him and I'm in awe. Ich schaue ihn an und ich bin wirklich erstaunt. I think this guy is awesome. Ich denke, wow, das ist ein Wahnsinn. But if I stay in my part, aber wenn ich in meinem Teil bleibe, I'm awesome. Dann bin ich auch erstaunlich. I listened to Christa yesterday. Ich habe der Christa zugehört gestern. Christa is awesome. Ich habe gedacht, sie ist so erstaunlich. I could never do this seminar. Ich könnte das nie machen, dieses Seminar. But I'm not supposed to. Aber es ist auch nicht meine Because Aufgabe. If I could, we wouldn't need Krista. Denn wenn ich es könnte, müssten wir nicht Krista. If we have, what would the body look if we had a nose, three noses? Wie würde der Körper ausschauen, wenn wir drei Nasen hätten? Or you had three ears and you had no nose. Oder du hast drei Ohren und keine Nase. Each one of us has a part. Jeder von uns hat einen Teil. And the devil wants us to look at each other. Und der Teufel möchte, dass wir uns anschauen. To feel insecure. Uns unsicher fühlen. And to say, I could never do what they do. Und zu sagen, das könnte ich nie machen, was sie machen. You can do something that only you can do. Ja, aber du kannst etwas tun, was nur du We are all unique. Wir sind alle Ephesians chapter 2 verse 10. Epheser 2 verse 10. We are his workmanship. Wir sind sein Handwerk. And when I stop comparing myself with other people, und wenn ich aufhöre, mich zu vergleichen mit anderen, I feel the power of the Lord. Dann fühle ich diese Kraft des Herrn. And I had to stop myself years ago. Und vor Jahren musste ich mich wirklich You listen to this guy and you think, oh wow, you listen to this guy. Wow, and you just get smaller and smaller and smaller in your own eyes. Until the devil says, you're nothing. God could never use you. Gott wird dich nie verwenden. But God wants to do extraordinary things with ordinary people. Aber Gott möchte außergewöhnliche Sachen mit normalen Menschen machen. And if we all get the godly blinders on, you know, like on a horse, you know. Wenn wir so wie die Pferde diese Scheuklappen and just focus on Christ. Und uns nur auf Christus konzentrieren. And appreciate everyone else. This is the key. Jeden anderen schätzen. Das appreciate. Ist das schätzen. Not look at someone else and try to put them down so you feel better. Nicht jemanden anschauen und ihn niedermachen, damit du dich besser But fühlst. To love everyone in their portion. Sondern jeden Einzelnen zu lieben in seinem Teil. Because if they're doing it, I don't have to do it. Denn wenn der das macht, muss ich es nicht machen. I was just thinking, gosh, I said to Dennis, ich habe zu Dennis gesagt, Dennis, are you afraid of getting poisoned? Hast du eigentlich keine Angst, vergiftet zu werden? And he said, I have definitely thought about it. Er sagt, so über das habe ich auch schon nachgedacht. He says, I watch what I eat. Und er sagt, ich beobachte, was And ich I watch esse. Who feeds me. Und ich schaue, wer mir zu essen Because gibt. Because they would love to poison him. Denn sie würden ihn gerne vergiften. And then who would take his place? Und wer würde seinen Platz me? Einnehmen? Ich? Never. Niemals. Never. I thank God that he is he. Ich danke Gott, dass er And ist. I can just be me. Und dass ich einfach nur ich sein And I see my place, und ich sehe meinen Platz, my portion, meinen Teil, to invest in these people, in diese Menschen zu investieren. And I do only what I can do. Und ich mache nur das, was ich tun kann. Only do what only you can do. Mach das, Amen? Was nur du machen kannst. So let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you for our church. Wir danken dir für unsere Gemeinde. That we could be a support to CRCA. Und dass wir eine Unterstützung sein können für CRCA. That we can stand behind them. Dass wir hinter ihnen stehen And können. We can encourage the saints. Und dass wir die Heiligen dort ermutigen we können. We pray this morning. Wir beten heute for Morgen. For Pastor Samson. Für den Pastor Samson. For the people of Bogota. Für die Leute von Bogota. We ask you, Lord, to deliver them from this persecution. Wir bitten dich, Herr, dass du diese Verfolgung stoppst und to sie deliver befreist. Them in the persecution. Und dass du sie befreist in der Verfolgung. To meet their needs. Dass du ihre Nöte and these begegnest. People who have lost their farms und diesen Menschen, die ihre Farm verloren haben. And these people who have businesses den Leuten, die dort Geschäfte and haben. Nobody buys from them von denen niemand kaufen möchte. We pray for them, Lord. Wir beten für sie, Herr. Jesus, we pray for them. Jesus, wir beten für sie. Let's all stand for a moment. Lass uns alle aufstehen. And let's pray like they pray in Africa. Lass uns so beten, wie sie Just in Afrika everybody beten. Pray at the same time. Jeder betet Amen. Zur Lift your voice Zeit. To the Lord. Könnt eure Stimme erheben Father, we zum thank Herrn. You this morning. We thank you, Jesus. We pray for these people. Dear Father, we lift them up to you. Hallelujah, Father. Thank you, Jesus. Do a mighty work. Father, we pray for all of Liberia. Vater, wir beten für ganz Liberia. And Romania. Und Rumänien. And Austria. Und Österreich. And Poland. Und Polen. And Belarus. And Indonesia. Und für Indonesien. And China. Und für China. We pray for this whole world. Wir beten für die ganze Welt. We pray for our brethren from one corner to the other corner. Wir beten für unsere Geschwister von einem Eck zum anderen. Jesus, we pray. Jesus, wir beten. Be glorified. Sei verherrlicht. Help us to recognize our part. Hilf uns, dass wir unseren Teil erkennen. So that as one church, das ist eine Gemeinde, with many parts, mit vielen Teilen, we are as strong as you want us to be. Dass wir stark sind, wie du uns stark and we pray, haben. Father, wir beten, Vater, open our eyes öffne unsere to who Augen, you've called us to be. Damit wir erkennen, wozu du strengthen uns berufen hast. Protect uns. Us. Beschütze uns. Fill us with your spirit. Fülle uns mit deinem Geist. Fill us with understanding. Fülle uns mit Verständnis. And knowledge. Und mit Weisheit. Of your will for our lives. Dass wir deinen Willen für unser Leben and we pray erkennen. For all the churches of Vienna. Wir beten für alle Gemeinden. We pray that hand in hand. Wir beten, dass Hand in Hand we would reach this country. Wir dieses Land erreichen können. We worship you and thank you, Lord. Wir beten dich an und just danken, worship Herr. The Lord. Bete lift your Herrn voice. An. Thank you, Father. Erhebe deine Stimme. Hallelujah. I love you, danke. Lord. Praise you, Jesus. Let's have the worship team come up and lead us in a song. Das worship team soll bitte Father, aufkommen. We thank you and praise Vater, you, Lord. Danken, thank wir you, Jesus. Dich, Hallelujah. Wir dir. Praise you, Lord. Preisen dich, Herr. Jesus. You are the Prince of Peace, du bist der Fürst des Friedens, Lord of Lords, der Herr der Herren, the King of Kings, König der Könige, Emmanuel, Emmanuel, El Shaddai, El Shaddai, Elohim, Elohim, Adonai, Adonai, we love you, wir lieben dich.